Dort sah ich eine schnell wandernde Wolkendecke, die so dicht über dem Amazonas-Regenwald und seinen menschlichen Siedlungen dahin segelte, dass es schien, als könne man sie mit den Händen greifen. In diesem Augenblick konnte ich vielleicht zum ersten Mal die Bedeutung der tropischen Wälder für die Region, den Kontinent und die ganze Welt wirklich einschätzen. Würden diese Wälder verschwinden, der Verlust des von Milliarden und Abermilliarden Blättern verdunsteten Wassers würde die dichte Wolkendecke zu einem fadenscheinigen Lumpen machen. Nur den wenigsten Menschen ist klar, dass die tropischen Wälder für einen beträchtlichen Anteil des Niederschlags über den Landflächen der ganzen Welt verantwortlich sind. Würden die tropischen Wälder des Amazonasbeckens verschwinden, der Niederschlag würde nicht nur lokal abnehmen, sondern über weiten Teilen des südamerikanischen Kontinents. Dank des Netzwerks von Kreisläufen, die sich in Ozeanen und Atmosphäre um die ganze Erde ziehen, wird das Klima noch in weit entfernten Regionen wie Europa beeinflusst. Dieselben Wälder sind oft auch wichtige Kohlenstoffabflüsse. Sie erbringen mehr als ein Drittel der gesamten weltweiten Photosyntheseleistung und fangen auf den Landflächen ungefähr ein Viertel des Kohlenstoffs ein, um ihn zu speichern. Würden sie verschwinden, dieser Kohlenstoff würde in die Atmosphäre gelangen. Gleichzeitig würde ohne sie auch weniger CO2 wieder von der Biosphäre eingefangen. Vor dem Hintergrund einer immer größeren Notwendigkeit, sich mit der Bedeutung der Emissionen in dem von Menschen gemachten Klimawandel zu beschäftigen, kann sich sicher jeder vorstellen, was das für die Temperaturen auf unserem Planeten bedeuten würde. Diese beiden Erlebnisse verschaffen uns einen ersten Eindruck davon, welchen lebenswichtigen, aber oftmals bemerkenswert wenig beachteten Platz die tropischen Wälder in der Menschheitsgeschichte und für das Funktionieren der Erde einnehmen. Das möchte ich Ihnen mit diesem Hörbuch vor Augen führen. Tropische Wälder sind keine grünen Höllen, die der Besiedlung durch Menschen feindlich gegenüberstehen und nur für erbarmungslose Ausbeutung und Rodung aus der Ferne nützlich sind. Vielmehr kann man mit und in ihnen produktiv leben. Und diese Tatsache wirft nach meiner Überzeugung starke Zweifel daran auf, ob wir mit unseren Annahmen recht haben, man könne Gesellschaft, Wirtschaft und Siedlungen nur so und nicht anders organisieren. Außerdem zeigen sie, dass wir angesichts ihrer Bedeutung für die ganze Erde letztlich alle einen Weg finden müssen, um dies eher früher als später zu tun. Als multidisziplinärer, in den Tropen arbeitender Archäologe sehe ich, wie die Entdeckungen meiner Vorgänger und Kollegen nach und nach Licht auf die Anpassungsfähigkeit der menschlichen Gesellschaften geworfen haben, die in solchen Umgebungen leben. Das gilt im weltweiten Maßstab von unseren ältesten Vorfahren bis zu den Bewohnern einiger der größten Ballungsräume, die es vor der industriellen Revolution gegeben hat. Seit langem erlebe ich mit, wie Biologen und Ökologen darauf aufmerksam machen, welche Bedeutung diese ältesten Ökosysteme auf den Landflächen unseres Planeten haben und wie wichtig sie für die Evolution und Aufrechterhaltung der weltweit größten Vielfalt von Pflanzen und Tieren sind. Und ich erlebe ebenfalls seit vielen Jahren, wie indigene Bevölkerungsgruppen betonen, welch entscheidende Rolle die tropischen Wälder für ihr wirtschaftliches und kulturelles Überleben spielen und wie wichtig der verantwortliche Umgang der Menschen für das Wohlergehen dieser Ökosysteme ist. Aber bemerkenswerterweise glauben viele Menschen immer noch, die tropischen Wälder seien von unserem Dasein abgetrennt. Wir freuen uns, wenn wir etwas über Tarzan hören, der unter wilden Tieren lebt, wenn wir zusehen können, wie Entdecker auf der Suche nach verlorenen Städten irgendwo herumirren und wenn uns die wohlklingenden Worte eines David Attenborough einlullen, während er beschreibt, wie ein wunderhübscher, exotischer Vogel eine desinteressierte Partnerin zu betören versucht.